Das sind unsere aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Südumgehungsbau angelaufen, Alkoholfahrt in Nienburg und HSG gewinnt wieder zu Hause. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Morgen. Der Rat der Stadt Hoya tagt morgen im Sitzungssaal des Rathauses. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen die Haushaltssatzung 2016 und das Investitionsprogramm bis 2019. Zudem diskutieren die Politiker über die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen. Während und nach der Sitzung findet jeweils eine Einwohnerfragestunde statt. An der neuen Nienburger Südumgehung wird seit rund 2 Monaten gearbeitet. Anfang Dezember fiel der erste offizielle Spatenstich für das rund 15 Millionen Euro teure Projekt. Die neue 3 Kilometer lange Strecke wird von Langendamm aus über das Gewerbegebiet Schäferhof und den Südringkreisel an die B215 führen. Aktuell werden die Dämme für die Brücke über die Bahngleise ausgeschüttet, erläutert Philipp Detmering, Geschäftsführer der Firma Papenburg. Ja, zunächst müssen wir eigentlich erstmal sehen, dass wir hier gute Witterung haben und dass wir auf jeden Fall viel Material hierher fahren können. Und da brauchen wir natürlich auch Bereitschaft von den Anliegern und müssen im Grunde mehrere LKWs über mehrere Wochen mit Sand hierher fahren, müssen da einen schönen Damm aufrichten, um dann später dann eine Straße drauf zu legen. Genau. Das größte Problem ist schon beseitigt, indem man Planrecht hat, indem man Baugenehmigungen hat und indem man klare Grundstücksverhältnisse hat. Von daher sehen wir da optimistisch entgegen. Am Sonntagabend war gegen 19 Uhr ein Nienburger mit seinem Wagen auf der Fernerlandstraße in Fahrtrichtung Nienburg unterwegs. Augenscheinlich verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der 61-jährige Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle. Mit Hilfe einer Zeugin konnte der Flüchtige nach kurzer Fahndung gestellt werden. Der Unfallfahrer stand unter Alkoholeinfluss, sodass die Ordnungshüter den Führerschein beschlagnahmten. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg kann zu Hause also doch noch gewinnen. Nach zuletzt 2 Heimpleiten in Folge besiegen die Nienburger den HV Basinghausen verdient mit 34:26. Nach einer schwachen Anfangsphase kam das Team von Trainer Dirk Pauling besser ins Spiel. Die ersten 15 Minuten haben wir gebraucht, um ins Spiel reinzukommen, auch gegen guten Gegner. Basinghausen als starker Aufsteiger hat das uns sehr schwer gemacht und wir aber auch nicht das nötige Engagement gehabt, um Basinghausen zu beherrschen. Die HSG rückt in der Tabelle der Handball-Oberliga vor auf Platz 4. Die Punktestrafe aus der Vorsaison ist nicht berücksichtigt. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.